Man rief in 300 Mulberry an, und Petrosino war sofort einverstanden, nach Patterson zu gehen, Brechis alte Anarchistenklique zu infiltrieren und so viel wie möglich über sie und ihre Absichten herauszufinden. Die Mission sollte streng geheim bleiben, und Petrosino sollte sämtliche Ergebnisse direkt an den Präsidenten übermitteln. Von so etwas hatte der Detective bislang wohl nur geträumt. Endlich hatte er die Chance, auf einen Streich seinen Patriotismus, seine Fähigkeiten als Ermittler und seine Freundschaft zu Roosevelt zu beweisen. Petrosino ging nach Hause und durchstöberte seinen berühmten Kostümfundus. Für Patterson wählte er einen altmodischen Anzug im Stil der Grignoni, eben erst in Amerika gelandete Männer, deren unmodische Kleidung sie klar als Greenhorns auswies. In einen Koffer packte er Arbeiterhemden und Hosen sowie etwas Unterwäsche. Getarnt als Pietro Moretti, ein ungebildeter mittelalter Arbeiter, der kürzlich aus Italien gekommen war, eine Gestalt also, die sich leicht unter die Textilarbeiter und proletarischen Idealisten aus Brescis Umfeld mischen konnte, stieg er in einen Zug nach Patterson. Dort nahm der Detective sich ein Zimmer im Hotel Bertoldi, in dem sich die örtlichen Anarchisten bekanntermaßen öfters trafen. Der Attentäter Bresci selbst hatte in dem Hotel gewohnt und dort sogar seine Frau kennengelernt. Getreu seiner üblichen Methode machte Petrosino sich auf die Suche nach Arbeit und fand schließlich welche auf einer Baustelle. Tagsüber schuftete er in der Sonne, abends gab er den angehenden Revoluzer. Wochenlang blieb der Detective in Patterson, sprach, aß und diskutierte mit den Anarchisten aus den Textilfabriken. Er lauschte ihren wilden Ausführungen über den internationalen Kapitalismus, las mit ihnen Artikel aus La Questione Sociale, einem in New York erscheinenden Anarchistenblatt, das die Gier der herrschenden Klasse und ihrer Marionetten in den Palästen und Parlamenten in Europa und Amerika verdammte. Zurück auf seinem Zimmer schrieb Petrosino alles auf, was er gehört hatte, bevor er sich auf seine zerschlissene Decke warf und einschlief. Nach 3 Monaten war er der Ansicht, nichts weiteres erfahren zu können, und eines Abends verschwand Pietro Moretti ganz plötzlich aus Patterson und ward nie mehr gesehen. Einige Stunden später tauchte Joseph Petrosino, gekleidet in Melone und schwarzem Anzug, in New York wieder auf und vereinbarte umgehend einen Termin bei Roosevelt und McKinley im Weißen Haus. Erregt teilte er dem Präsidenten und dessen Vize mit, was er in New Jersey herausgefunden hatte. Es war erschreckend. Die Gruppe, der Bresci entstammte, bestand aus entschlossenen Revolutionären, die per Los entschieden hatten, wer Umberto ermorden sollte. Doch es war noch schlimmer. Die Gruppe, erklärte Petrosino, war mit ihrer Arbeit noch nicht am Ende. Weitere Attentate waren geplant. Ganz oben auf der Abschussliste stand Präsident McKinley. Vermutlich war Petrosino davon ausgegangen, diese Neuigkeit würde seine imposanten Gesprächspartner mindestens beunruhigen, doch McKinley lächelte nur freundlich und schwieg. Der von Natur aus gutmütige, vertrauensselige Präsident war überzeugt, dass niemand auf der Welt ihm Böses wollte. In seinen Ohren klangen die Gerüchte über ein Attentat bloß nach kopflosem Gerede. Auch Roosevelt wirkte unbeeindruckt. Er scherzte nur, er wolle lieber nicht von einem Anarchisten zum Präsident gemacht werden. Dann dankten die beiden Petrosino für seine Mühen und schickten ihn fort.